ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Michael Bohm und das sind die Themen. Polizistin stirbt bei Viersen bei schwerem LKW-Unfall. An Grundschulen fehlen bundesweit rund 1000 Direktoren. Und das Wetter sehr bewölkt mit Regen und Schnee. Es ist 9 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Auf der A61 bei Viersen hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine 23-jährige Polizistin kam ums Leben, eine Kollegin der Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein weiterer Polizist schwer. Alle drei saßen in einem Streifenwagen, der auf dem Standstreifen abgestellt war. Ein 40-Tonnen-LKW raste in das Polizeiauto. Marc Weiß mit weiteren Infos. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten auf dem Standstreifen mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnlicht auf genau den LKW gewartet, der sie rammte. Die niederländische Polizei hatte dem deutschen Kollegen einen Hinweis gegeben, wonach der LKW schon in den Niederlanden durch Schlangenlinien aufgefallen war. Daraufhin hatten sich die drei Polizisten an der Autobahn postiert, um den Fahrer anzuhalten. Auch direkt vor dem Zusammenstoß bei Viersen soll der Laster ins Schlingern geraten sein. Warum, ist noch nicht klar. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde vorläufig festgenommen. Weltweit werden immer mehr Kinder in Kriegen zu Opfern. Laut der UNICEF werden sie als menschliche Schutzschilde missbraucht, getötet oder für den Kampf angeworben. Allein im Jemen seien in 3 Jahren Krieg mindestens 5000 Kinder getötet oder verletzt worden. In Afghanistan kamen demnach in diesem Jahr mehr als 700 Kinder ums Leben. Nachdem in Kandel in Rheinland-Pfalz eine 15-Jährige mit einem Messer getötet wurde, gehen die Ermittler offenbar von einer Beziehungstat aus. Die Zeitung Rheinland-Pfalz schreibt das. Der mutmaßliche Täter soll heute vor einen Haftrichter. Michael Klein mit mehr Infos. Der ebenfalls 15-Jährige soll das Mädchen in einer Drogerie im kleinen Städtchen Kandel bei Landau angegriffen haben. Vor der Attacke hat es wohl einen Streit zwischen den Teenagern gegeben. Über den Auslöser gibt es keine Angaben. Passanten sollen den Jugendlichen, einen Afghanen, überwältigt haben. Das Mädchen erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 9000-Seelenort ist erschüttert, auch wenn am Drogeriemarkt nur ein nüchterner, handgeschriebener Zettel auf das Verbrechen hinweist. Aufgrund polizeilicher Maßnahmen bleibt diese Filiale heute geschlossen. In der Ukraine haben die Regierung und die prorussischen Rebellen hunderte Gefangene ausgetauscht. In der Hauptstadt Kiew wurden die ersten Heimkehrer von vielen Menschen begeistert empfangen. Einige Medien hatten live darüber berichtet. Der Gefangenenaustausch war einer der bisher größten im Ukraine-Konflikt. Bundesweit werden an Grundschulen rund 1000 Direktoren gesucht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bild-Zeitung unter den Kultusministerien. Damit ist jede 10. Grundschule ohne Leitung, heißt es vom Lehrerverband. Dafür gibt's laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gleich mehrere Gründe. Demnach ist der Job stressig, lohne sich finanziell kaum und werde mit immer mehr Aufgaben überfrachtet. Und soweit die Nachrichten mit Michael Bohm. Antenne Düsseldorf, guten Morgen, das ist der Wetterservice jetzt hier bei uns. Sonne und Wolken, die allermeiste Zeit heute dann auch trocken. Morgen auch erst Richtung Nachmittag und Abend gibt es dann morgen wieder neue Schauer. Die Werte nur noch so 4 bis 5 Grad. Im Moment noch ein kleines bisschen kühler, 3 Grad am Welsenplatz in Oberkassel und 3 Grad auch am Flingerbruch. Antenne Düsseldorf, jetzt der einzige Verkehrsservice für unsere Stadt. Achtung auf der A3 nach Oberhausen zwischen Raststätte Ohligser Heide und Hildener Kreuz, ein Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist dort gesperrt. Ein Blitzer ist auch rein telefoniert worden, steht auf der Siegburger Straße stadteinwärts. Dort gilt Tempo 50. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hallo, ich bin Dennis Lieske. Und ich bin Julia Vorpeil. Schönen Donnerstag. Ab heute wird's wieder voll in den Supermärkten, denn ab heute gibt's Knaller und Raketen zu kaufen. Julia werden Sie nicht am Wühltisch treffen. Die ist erklärte Böller-Gegnerin, ihrem Hund zuliebe. Ja. Mein Hund hat Schiss und ich auch und wir mögen das beide nicht. Aber auch sonst kann ich ehrlicherweise nicht so richtig verstehen, warum da jedes Jahr Millionen, Milliarden in den Himmel geballert werden. Millionen, Milliarden und Summen. Mhm. Was da dieses Jahr angesagt ist, hören wir gleich mal bei unserer Reporterin nach. Oh, und wir klären auch nochmal, worauf die, die unbedingt böllern müssen, denn achten sollten. Machen wir in 7 Minuten hier bei Antenne Düsseldorf. No, he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Me instead, I know I can treat you better stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Ich höre morgens Radio, um zu wissen, was in der Welt abgeht. Ob das im Badezimmer oder beim Frühstücken ist. Die Mischung der Musik finde ich auch cool. Kann der Tag eigentlich im Prinzip besser gar nicht starten. Vom Zähneputzen bis zum ersten Kaffee. Antenne Düsseldorf. Mit Julia Vorpahl und Dennis Lieske. Einfach mein Lieblingsradio. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life. 10 nach 9 am Donnerstag. Und das ist der Tag, an dem in den Supermärkten Raclette neben Raketen auf dem Kassenband liegen und Kartoffeln neben Knallern. Ab heute gibt es Silvesterböller zu kaufen. Julia kauft lieber Kartoffeln und Raclette. Ja. Kann man wenigstens essen. Ne? Ja. Und die tun ihrem Hund vor allem nicht in den Ohren weh. Boah, ist das echt so schlimm. Ja, die guten Böller sollten auch nur da wehtun, in den Ohren, und sonst eigentlich ungefährlich sein. Mhm. Es gibt aber ja auch illegale Feuerwerkskörper aus dem Ausland. Jessica Schütz für Antenne Düsseldorf, und die sind gefährlich. Was kann ich denn tun, dass ich da nichts Gefährliches kaufe? Es gibt so ein paar Hinweise, die dir sagen, das ist ein geprüfter und vermeintlich sicherer Böller. Achten müsstest du auf eine Registriernummer und das CE-Zeichen. Auch häufig drauf die Buchstaben BAM. Das steht für Bundesanstalt für Materialforschung. Und das kommt nur auf das Feuerwerk, wenn die Experten ihr Okay gegeben haben. Bei allen anderen Böllern gilt, wenn diese Zeichen nicht drauf sind, lieber die Finger davon lassen. Das kann sonst echt gefährlich werden. Inwiefern? Bei den ungeprüften Böllern weißt du ja nicht, was drin ist und vor allem wie viel. Im schlimmsten Fall zündest du zum Beispiel eine Rakete an und die explodiert, bevor du dich weit genug entfernen konntest. Dann riskierst du damit echt schlimme Verbrennung. Auch bei Böllern sieht es da nicht anders aus. Jedes Jahr bekommen wir Meldungen darüber, dass wieder jemand einen Finger verloren hat durch einen illegalen Böller. Kann der Julia nicht passieren, die knallt nämlich nicht. Mm-mm. Für die Feuerwerksfans unter uns, was ist dieses Jahr so im Trend? Also generell alles, was ich einmal anzünde und dann so richtig lange abfackelt, ist total nachgefragt. Wir Deutschen sind da, glaube ich, etwas gemütlicher geworden. Häufig gekauft werden deshalb Batterien, die schießen selbstständig mehrere Fontänen ab, ganz nach dem Motto größer, höher, weiter. In der Beliebtheitsskala, übrigens immer noch ungebrochen, sind die Raketen gerne mit Goldschimmer oder auch Motiven wie Smileys oder Herzen. Ja, sieht schön aus, ist mir alles trotzdem zu laut. Ab heute gibt es Silvesterböller zu kaufen. Alle Infos dazu gibt es auch auf einer großen Themenseite bei uns im Netz. Antennedüsseldorf.de. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. Oh, be okay. Jetzt neu im besten Mix. Nano, hold on. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Antenne Düsseldorf. I close my eyes and I pray for a break. I can see everything going my way. I take a deep breath as I hear my kids play. And I know I got to be brave. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're crying on the inside, but you fake it till you make it. Gotta hold on. Gotta have the patience and believe we're gonna make it. Gotta hold on. I dance with the dark and still I found the light. The shape of a woman, she the love of my life. Keeps my head up high, she gives me all that I need. She picks me right up when I'm down on my knees. Antenne Düsseldorf, zwischen den Jahren, schönen guten Morgen. Wir gucken mal kurz auf 2018. Wir haben in unseren Nachrichten ja schon drüber berichtet, da wird die Rheinbahn massig Geld ausgeben. Um dich endlich zu überzeugen, auch mal umzusteigen. Ne? Insgesamt über 500 Millionen investiert das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren. Ja, du hast ja gestern Abend ein ausführliches Interview mit dem Rheinbahnchef gesendet. Was bietet der mir denn an? Viele neue Fahrzeuge, Busse, die moderner und sauberer sind. Es wird aber auch über 40 neue U-Bahnen geben, sagt Rheinbahnchef Michael Klausecker. Und diese neuen Bahnen, verspricht er, die werden ganz, ganz schick. Die Fahrzeuge sehen super klasse aus. Also das Designkonzept ist echt aufgegangen und also ich kann den Düsseldorfern heute versprechen, das werden super schicke, elegante, zu Düsseldorf passende Fahrzeuge werden. Ja, elegant durch den Tunnel. Ich bin sehr gespannt. Das darf so sein. Das erste Fahrzeug wird im Sommer bei uns sein. Wir werden dieses Fahrzeug erproben, testen und dann kommen Schritt für Schritt die Serienfahrzeuge, sodass wir gegen Ende 2018 dann auch die ersten Fahrzeuge da draußen auf der Schiene sehen werden. Also, Sie haben es gehört, die Rheinbahn ist nächstes Jahr ziemlich schick unterwegs. Antenne Düsseldorf, 20 nach 9. Let it go. Let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over. Let it. Let your clarity define you in the end.

Im Moment noch die meiste Zeit bewölkt. Hin und wieder ist schon ein bisschen blauer Himmel zu sehen. Aber es wird noch ein bisschen netter heute im Laufe des Tages. Sollte dann jetzt auch trocken bleiben für den Rest des Tages. Allerdings frischer als gestern. Maximal nur noch 5 Grad. Morgen geht's auch erst noch trocken los. Später kommen dann aber neue Schauer auf, die auch so ein bisschen Schnee mitbringen können, weil es weiter kalt bleibt. 3 Grad an den Jadow-Arkaden und 3 Grad im Moment auch am Hammerdeich. Antenne Düsseldorf jetzt mit dem einzigen Verkehrsservice für unsere Stadt. Es wird geblitzt auf der Siegburger Straße in Oberbilkstadt einwärts. Ansonsten ist nichts zu melden, alles frei. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hallo, Julia Vorpal hier. Und Dennis Lieske und der nächste Jahresrückblick. Gleich bei uns die Pannen 2017. Ich freue mich. Direkt nach den Imagine Dragons. Schönen Donnerstag. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Antenne Düsseldorf ist hier. Das Jahr ist noch nicht ganz rum, aber wir sollten jetzt lieber ganz schnell den Pannenrückblick des Jahres machen, bevor es noch schlimmer wird. Ja, es ist nämlich schon einiges schief gegangen 2017. Ronny Thorau, Antenne Düsseldorf, lassen wir jeden Arbeitstag von Donald Trump mal weg. Was war die größte Panne 2017? Also der Preis für die peinlichste Panne 2017 geht an die The Academy Award. Oscar-Verleihung. Best Picture. Ausgerechnet den wichtigsten Umschlag für den besten Film verwechselt. La La Land. No, there's a mistake. Moonlight, Best Picture. Die zweitgrößte Showpanne gab es bei der goldenen Kamera, als ein falscher Ryan Gosling eine goldene Kamera klaute. I'm Ryan Gosling. I'm dedicate this award to Joko and Klaas. Tschüss. Peinlich vor allem, weil klar wurde, wie beliebig Promis da eine goldene Kamera kriegen können. Hauptsache verfügbar. So eine großartige Aktion, wirklich. Ganz viele Pannen, die sind ja auch eher so verbal. Wer hat sich dieses Jahr oft im Ton vergriffen? Ja, vor allem Andrea Nahles, als sie das künftige politische Programm der SPD erläutert hat. Ab morgen kriegen sie in die Fresse. Oder Günther Oettinger, dem rutschte bei einer Rede über Chinesen das Wort Schlitzaugen raus. Ich bedauere diese Ausdrücke ausdrücklich. Immerhin sachlich blieb Justizminister Heiko Maas im Bundestag. Leider hat er die falsche Rede gehalten. Wir sind fest entschlossen, alles dafür zu tun, dass sich ein solcher Fall Amri in Deutschland nicht wiederholen kann. War aber nicht ganz umsonst, das Thema Amri kam dann später auch noch dran. Ja, zum Schluss hast du ja noch ein paar Alltagspannen aus den Nachrichtenartikeln des Jahres rausgesucht, ne? Ja, nicht von Politikern oder Promis, sondern Pannen, die halt so Otto-Normalmenschen passieren. Da fährst du mit dem Auto durch die Stadt, weichst einem Radfahrer aus und schon die Treppen runtergerast. Das Auto kam erst am unterirdischen Bahnsteig zum Stehen. Oder du überholst einen Traktor und plötzlich hast du Gülle im Cabrio. Der Deckel von dem Güllefass war nicht richtig zu. Fahrer und Tochter waren gebräunt, aber sonst wohl auf, sagte ein Polizist. Ja, und richtig scheiße, pardon, also, naja, lief's für einen Mexikaner auf dem Oktoberfest. Wollte seinem Bedürfnis nachgehen, da er kein Toilettenpapier zur Verfügung hatte, benutzte er seine mitgeführten Geldscheine als Ersatz. Wie teuer war das? Darüber habe ich keine Erkenntnis. Ich kann mir aber denken, dass die Kollegen da auch nicht so scharf drauf waren, das unbedingt festzustellen. Verständlich. Man muss nicht jeden Beweis sichern. Ja, die Pannen des Jahres zusammengefasst von Ronny Thorau für Antenne Düsseldorf. Donnerstag, 18 Minuten vor 10, Antenne Düsseldorf ist hier und ich stelle heute noch mal wieder fest, ich mag es einfach nicht. Es ist teuer, es macht Krach, es stinkt und es macht vor allen Dingen meinem Hund echt wahnsinnige Angst. Feuerwerk, aber ab heute startet wieder der alljährliche Verkauf von Pyrotechnik und spätestens in ein paar Stunden hört man sie dann auch wieder knallen. Ne? Ich ihn, Herr Böller, ne? Ob man Feuerwerk jetzt mag oder nicht, in jedem Fall sollte Sicherheit großgeschrieben werden, haben wir heute gelernt in der Sendung. Fängt schon beim Kauf an, Pyrotechnik vom Discounter ist okay, aber bitte nicht irgendwo auf dem Flohmarkt oder aus dem Kofferraum rauskaufen. Oder so, haben wir gelernt, hast du gesagt, worauf sollten wir achten, sagt man. Auf jeden Fall muss eine Prüfnummer der Bundesanstalt für Materialforschung, die BAM-Nummer oder das europäische Pendant, die die CE-Kennzeichnung aus dem Feuerwerkskörper vermerkt sein. Und das Zünden ist gesetzlich ja auch eigentlich nur zwischen Silvester und Neujahr erlaubt, ne? Ich sag's nur noch mal so. Direkt nach dem Kauf böllern, das könnte tatsächlich sehr, sehr, sehr teuer werden, wenn einen das Ordnungsamt dabei erwischt. Oder ich auch. Ja. Ich verteile da auch Knöllchen. In der Düsseldorfer Altstadt gilt an Silvester auch wieder ab 20 Uhr, also zwischen 20 Uhr und Neujahr 6 Uhr, auch ein absolutes Böllerverbot. Was bedeutet das genau? Ja, dass nicht nur das Abfackeln von Feuerwerk dort verboten ist, auch das Mitführen. Also darfst du gar nicht dabei haben. Und sollte das Ordnungsamt jemanden damit erwischen, dem werden die Böller dann sofort abgenommen und das ganze Zeug wird unschädlich gemacht, auch wenn man mit dem Krachern da irgendwie nur durch den abgesperrten Bereich zur Party will. Also wer auf sein Feuerwerk nicht verzichten möchte, der sollte lieber einen weiten Bogen um Altstadt und Karlstadt machen. Eine Karte der gesperrten Bereiche und viele weitere Tipps zur Silvesternacht finden Sie auch bei uns im Netz. Antennedüsseldorf.de. Wir feiern die Planer Jubelwochen. 4 neue Planerhäuser und jede Menge Vorteilsangebote. Feiern Sie mit bis Ende Januar und nur solange der Vorrat reicht. Alle Infos unter planer.de. Planer Küchenland. Das hier klingt besser. Hol dir den 25 Euro iTunes-Voucher jetzt für nur 20 Euro. Die Vodafone Giga Christmas Deals. Jede Woche neu und nur im Vodafone Shop. Planer Küchenland. Ganz in Ihrer Nähe und unter planer.de. Planer Küchenland. Antenne Düsseldorf. Du bist die Qual. Ich war schon immer Masochist. Bringst mir kein Glück. Ich bin und bleib. Pessimist, schmeckst bittersüß, saugst mich aus wie ein Vampir, ich bin verhext, komm einfach nicht mehr los von dir. Wir sind's, Antenne Düsseldorf, und wir haben eine Frage. Haben Sie letzte Tage eigentlich mitgesteigert bei unseren Lichtblicke-Kaleido-Auktionen? Wenn nicht, ist doof, weil es gab ziemlich coole Sachen zu ersteigern. Das hatten wir, ne? Komplette VIP-Lounge bei der Show von Atze Schröder. Privatkonzert mit alle Farben. Trikot mit Unterschriften der Fußballnationalmannschaft. Giraffen füttern. In der Zoom-Erlebniswelt, ne, Gelsenkirchen, oder auch eine signierte Gitarre von Mark Forster. Und noch viel, viel mehr, Antenne Düsseldorf-Kollegin Katharina Theule. Was haben wir noch? Ach, wir könnten hier noch DIN A4 seitenweise vorlesen. Eine Sache war noch sehr cool, da sind ja die ganzen Teenies steil gegangen. Ein gemeinsames Essen mit YouTube-Star Revenside. Der war ja sogar zu Besuch hier im Studio, war total begeistert, dass bei seiner Auktion 705 Euro zusammengekommen sind. Wow, Leute, da ist echt ordentlich was zusammengekommen. Freut mich total. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und heute können wir auch endlich mit dem Mann telefonieren, der das Essen mit Revenside ersteigert hat. Vorher ging es nicht, sonst hätten wir die Weihnachtsüberraschung verdorben. Und die war sowas von verrückt. Das sollen uns Michael und Sohn Jonas gleich nach 10 mal selbst erzählen. Ja, das hören Sie dann gleich nach 10 bei Katharina Theulo und wir hören uns dann morgen wieder. Julia Vorpal. Und Dennis Lieske, bis morgen. Tschüss. Former apartment above the warehouse. The Hasidic landlord checks on the rent. Neon lights shining off of the bodega. It's been weeks since I got up out of bed. I pushed her father for nothing but the silence. Sometimes it's nice to just be alone. Up and down, ship the rock around the diamond. Sometimes it skins me down to the bone. Wake the dead and dream of the angel, the sinner, the saint. Dealer's got 21, that's Brooklyn, or maybe it's fate. You put the handgun down, the bag down, and give it away. Got your eyes wide open the moment that you could be saved. Blue sun rising away. Get 11:30 with a headache that's been pounding for months. Something's different, a hot Indian summer. The body's waking up in the trunk. Help me, I need a voice. I need a reason, need anything but smoke in my lungs. Flush it down, watch it spin around to freedom. The bathroom floor is temple for some. Wake the dead and dream of the angel, the sinner, the saint. Dealer's got 21, that's Brooklyn, or maybe it's fate. You put the handgun down, the bag down, and give it away. Got your eyes wide open the moment that you could be saved, and you're walking. So gut kann Bier schmecken. Stoßen Sie an auf die festlichsten Tage des Jahres und feiern Sie gemeinsam mit der Familie und guten Freunden. Und deshalb bitte ein Bit. Wow, mega starker Jahresstart für Küchenkäufer. Denn jetzt gibt's bei Meda Gute Küchen 20% auf Küchenmöbel und zusätzlich 18% auf Elektrogeräte. Außerdem 36 Monate, keine Zinsen zahlen. Meda Gute Küchen, Meda groß, Meda gut, Meda günstig. Mehr unter medaküchen.de. Jetzt nur noch für kurze Zeit. McDonald's Monopoly mit dem einzigartigen Big Monopoly Bacon und Millionen von Gewinnen. Zum Beispiel 50 mal 10.000 Euro, 150 iPhone 8 von tophandy.de oder 15 Mauritius-Reisen von Urlaubsguru. Jetzt Sticker abziehen und gewinnen. Ich liebe es. Jetzt bei Meda satte Rabatte und 36 Monate keine Zinsen zahlen. Meda Gute Küchen. Mehr unter medaküchen.de. Das Beste kommt zum Schluss. Jetzt bei Karstadt. Bis zu 50% auf Bekleidung und Schuhe für die ganze Familie. Sie haben richtig gehört. Bekleidung und Schuhe bis zu 50% reduziert. Nur jetzt bei Karstadt und auf karstadt.de. Real präsentiert das beste Feuerwerk zu Knallerpreisen. Nur heute. Feuerwerksbatterien Psycho, Update oder Bulldog jeweils 16 Schuss. Statt 17,99 Euro für unglaubliche 9 Euro je Batterie. Nur solange der Vorrat reicht. Und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Chef, Ich möchte mehr Geld. Bekommen Sie. Wenn alles easy einfach wäre. Jetzt einfach Strom oder Gas wechseln und 150 Euro Bonus sichern. Auf easyeinfach.de. Lasst uns einen traumhaften Sale feiern. Jetzt bei C&A. 20% Rabatt auf alle bereits reduzierten Artikel. 20%, aber nur bis zum 2. Januar. Komme in deine teilnehmende C&A-Filiale und shoppe dich glücklich. Viele Reduzierungen auch in unserem Onlineshop. C&A. Feel good fashion. Respekt, ihr Feuerwerk-Fans. Für euch lassen wir es krachen. Denn bei Thom gibt's das richtige Feuerwerk für jede Silvesterparty. Zum Beispiel die Heuler-Batterie Hotbox für 3,99 Euro. Einmal zünden, 120 Schuss. Nur bis zum 30.12., solange der Vorrat reicht. Thom. Respekt, wer es selber macht. Bei uns hat's gefunkt. Die Aldi-Knallertage. Heute zum Beispiel mit der Feuerwerksbatterie Swords of Fire. Zum Aldi-Preis von 18,99 Euro. Jeden Knallertag besonders. Einfach Aldi. 70% jetzt auf erwinmüller.de. Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher in Top-Qualität bis zu 70% reduziert. Jetzt bestellen auf erwinmüller.de. Mit Amazon Music ist Musikstreaming jetzt ganz einfach. Mit unendlich vielen Songs, mit Hörspielen, sogar mit der Fußball-Bundesliga und mit einer Sprachsteuerung. Alexa, stopp! Bei der du den Ton angibst. Alexa, weiter. Amazon Music. Musikstreaming so einfach wie alles von Amazon. Nur für kurze Zeit. 3 Monate für 99 Cent. Mehr erfahren auf amazon.de/unlimited. Ist das hier nicht gut? Tja, wer Altours hat, hat's gut. Tolle Hotels, super Service, schöne Strände. Altours, alles aber günstig. Penny lässt's krachen und die Nachbarn können sich freuen. Diese Woche für 75 Euro einkaufen und 10 Euro Gutschein für ihren Einkauf in der ersten Woche des neuen Jahres sichern. So fängt das neue Jahr günstig an. Jetzt für 75 Euro einkaufen und 10 Euro Einkaufsgutschein sichern. Alle Infos unter penny.de. Erstmal zu Penny. Der NRW-Einrichtungstipp. Roller sagt allen Kunden Danke für ihre Treue im Jahr 2017. Als Dankeschön schenkt Ihnen Roller die Mehrwertsteuer. 19% auf alle Möbel geschenkt. Und die Finanzierung für 36 Monate gibt's zum Nulltarif. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland und auf roller.de. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 10. I go to anywhere I fall. Sometimes I believe in time. Das ist der beste Mix. I promise myself. I promise.